Kapitel 6 der Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Onkel Franz. Da bekam meine Mutter einen Brief von Onkel Franz, welcher ein pensionierter Major war. Und sie sagte, dass sie recht froh ist, weil der Onkel schrieb, er will schon einen ordentlichen Menschen aus mir machen und es kostet 80 Mark im Monat. Dann musste ich in die Stadt, wo Onkel wohnte. Das war sehr traurig. Es war über 4 Stiegen und es waren lauter hohe Häuser herum und kein Garten. Ich durfte nie spielen und es war überhaupt niemand da. Bloß der Onkel Franz und die Tante Anna, welche den ganzen Tag herumgingen und Acht gaben, dass nichts passierte. Aber der Onkel war so streng zu mir und sagte immer, wenn er mich sah, »Warte nur, du Lausbub, ich krieg dich schon noch.« Vom Fenster aus konnte man auf die Straße hinunterspucken und es klatschte furchtbar, wenn es daneben ging. Aber wenn man die Leute traf, schauten sie zornig herum und schimpften abscheulich. Da habe ich oft gelacht, aber sonst war es gar nicht lustig. Der Professor konnte mich nicht leiden, weil er sagte, dass ich einen sehr schlechten Ruf mitgebracht hatte. Es war aber nicht wahr, denn das schlechte Zeugnis war bloß deswegen, weil ich der Frau Rektor ein Brausepulver in den Nachthafen getan hatte. Das war aber schon lang, und der Professor hätte mich nicht so schinden brauchen. Der Onkel Franz hat ihn gut gekannt und ist oft hingegangen zu ihm. Dann haben sie ausgemacht, wie sie mich alle zwei erwischen können. Wenn ich von der Schule heimkam, musste ich mich gleich wieder hinsetzen und die Aufgaben machen. Der Onkel schaute mir immer zu und sagte, »Machst du es wieder recht dumm? Wart nur, du Lausbub, ich komm dir schon noch!« Einmal musste ich eine Arithmetikaufgabe machen. Die brachte ich nicht zusammen, und da fragte ich den Onkel, weil er zu meiner Mutter gesagt hatte, dass er mir nachhelfen will. Und die Tante hat auch gesagt, dass der Onkel so gescheit ist und dass ich viel lernen kann bei ihm. Deswegen habe ich ihn gebeten, dass er mir hilft, und er hat sie dann gelesen und hat gesagt, »Kannst du schon wieder nichts, du nichtsnutziger Lausbub? Das ist doch ganz leicht.« Und dann hat er sich hingesetzt und hat es probiert. Es ging aber gar nicht schnell. Er rechnete den ganzen Nachmittag, und wie ich ihn fragte, ob er es noch nicht fertig hat, schimpfte er mich fürchterlich und war sehr grob. Erst vor dem Essen brachte er mir die Rechnung und sagte, »Jetzt kannst du es abschreiben. Es war doch ganz leicht. Aber ich habe noch etwas anderes tun müssen, du Dummkopf.« Ich habe es abgeschrieben und dem Professor gegeben. Am Donnerstag kam die Aufgabe heraus, und ich meinte, dass ich einen Einser kriege. Es war aber wieder ein Vierer, und das ganze Blatt war rot, und der Professor sagte, »So eine dumme Rechnung kann bloß ein Esel machen.« »Das war mein Onkel«, sagte ich. »Der hat es gemacht, und ich habe es bloß abgeschrieben.« Die ganze Klasse hat gelacht, und der Professor wurde aber rot. »Du bist ein gemeiner Lügner«, sagte er, »und du wirst noch im Zuchthaus enden.« Dann sperrte er mich 2 Stunden ein. Der Onkel wartete schon auf mich, weil er mich durchhaute, wenn ich eingesperrt war. Ich schrie aber gleich, dass er schuld ist, weil er die Rechnung so falsch gemacht hat und dass der Professor gesagt hat, sowas kann bloß ein Esel machen. Da haute er mich erst recht durch, und dann ging er fort. Der Greiter Heinrich, mein Freund, hat ihn gesehen, wie er auf der Straße mit dem Professor gegangen ist und wie sie immer stehen blieben und der Onkel recht eifrig geredet hat. Am nächsten Tag hat mich der Professor aufgerufen und sagte, »Ich habe deine Rechnung noch einmal durchgelesen. Sie ist ganz richtig, aber nach einer alten Methode, welche es nicht mehr gibt. Es schadet dir aber nichts, dass du eingesperrt warst, weil du es eigentlich immer verdienst und weil du beim Abschreiben Fehler gemacht hast.« Das haben sie miteinander ausgemacht, denn der Onkel sagte gleich, wie ich heimkam, »Ich habe mit einem Professor gesprochen. Die Rechnung war schon gut, aber du hast beim Abschreiben nicht aufgepasst, du Lausbub.« Ich habe schon aufgepasst, es war nur ganz falsch. Aber meine Mutter schrieb mir, dass ihr der Onkel geschrieben hat, dass er mir nicht mehr nachhelfen kann, weil ich die einfachsten Rechnungen nicht abschreiben kann und weil er dadurch in Verlegenheit kommt. Das ist ein gemeiner Mensch. Ende von Kapitel 6.